Wand, wirfst mich gegen die Wand. Meine Sinne sind betäubt von deinem Duft in der Luft. Ich komm damit nicht klar, weiß nicht mehr, was gestern war. In der Nacht, in der Bar, hast mich angemacht. Dein süßes Lächeln, deine Blicke, du standst alleine da. Der erste Trink, Tanz und Kuss mit dir schon sonderbar. Die Gefühle spielen verrückt, nur ein kleines bisschen Glück. Etwas Liebe und Zärtlichkeit, zu zweit. Bin bereit, ab heute fühl ich mich ganz groß. Unsere Zeit steht still und wir sind zeitlos. Der Moment, das sollte nicht verkehren, wenn wir uns tief in die Augen sehen. Bin verloren in deinen Augen, alles so weit weg, kaum zu glauben. Deiner Funke wird zum großen Feuer, es ist mehr als nur ein Abenteuer. So kann es weitergehen, der Hauptgewinn für mich. Was wäre ich ohne dich? Wahrscheinlich nur ein kleines Ich. Mal sind wir oben auf und kommen unten an. Alles dreht sich nur um dich, du bist meine Achterbahn. Du bist ein Pyromane, der gerne mit dem Feuer spielt. Mein kleiner Schwerverbrecher, der gern andere Herzen steht. Verliebte Augen macht und an meine Sinne raubt. Bin hilflos, kannst mir alles sagen. Ich bin der, der alles glaubt. Bin bereit, ab heute fühl ich mich ganz groß. Unsere Zeit steht still und wir sind zeitlos. Der Moment, das sollte nicht vergehen, wenn wir uns tief in die Augen sehen. So kann es weitergehen, der Hauptgewinn für mich. Was wäre ich ohne dich? Wahrscheinlich nur ein kleines Ich. Mal sind wir oben auf und kommen unten an. Alles dreht sich nur um dich, du bist meine Achterbahn. Du bist ein Pyromane, der gerne mit dem Feuer spielt. Mein kleiner Schwerverbrecher, der gern andere Herzen steht. Verliebte Augen macht und an meine Sinne raubt. Bin hilflos, kannst mir alles sagen. Ich bin der, der alles glaubt.